Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 19. Wie auf all-in.de zu lesen war, haben zwei Geocacher neulich in einem Waldstück in Kaufbeuren eine schwarze Truhe gefunden. Der Inhalt? Tütchen mit weißem Pulver. Erste Ermittlungen der Polizei sollen nach einer Mitteilung derselben darauf hindeuten, dass es sich bei dem Pulver um Drogen handelt. Da erinnere ich an die Folge »Wer findet, der stirbt« der Serie »Der letzte Bulle«, die ich vor Jahren einmal im TV ertragen musste. Ein Mordfall führt, soweit ich mich erinnere, den Protagonisten in die Welt des Geocachings. Der Gründer eines Ruhrpott-Geocaching-Vereins wird tot neben seinem Cache im Wald gefunden. Er hat mysteriöse Koordinaten auf seinem Arm und eine winzige Plastikspielfigur in seiner Speiseröhre. Im Verlauf der Ermittlung stellt sich heraus, dass Drogendealer ihre Verkäufe im Stil von Geocaching tarnen. Du bestellst, zahlst und erhältst die Koordinaten der Dose, wo du dir deinen Stoff abholen kannst. Die interessanteste Szene gestaltete sich wie folgt. Der anzugtragende Zweitprotagonist, seines Zeichens Kriminalpolizist, befindet sich im Hochwald an der Dose, die sich am Stamm eines Baumes befindet. Es ist kein Niederwald. Es ist keine Dickung. Es ist Hochwald. Da steht er also vollkommen unabgelenkt, als sich ein Bösewicht an ihn heranschleicht und ihn zu Boden schlägt. Jedem nicht-dosensuchenden Zuschauer war ab diesem Moment klar, Geocacher sind paramilitärisch gut ausgebildete Kräfte, die sich im Hochwald ohne Deckung unbemerkt an einen gut ausgebildeten Kriminalpolizisten heranschleichen und ihn ohne Gegenwehr überwältigen können. Vielleicht erklärt das, warum manche Geocacher Flecktarn und Shirts mit der Aufschrift »Leg dich nie mit einem Geocacher an« tragen. Wobei Flecktarnklamotten oftmals für Mücken undurchdringlich und relativ weiterreißfest sind. Das heißt, sie reißen möglicherweise ein, aber das Loch reißt nicht weiter. Praktisch, wenn man sogenannte Lost Places, verlassene Orte besucht, was in den meisten Fällen jedoch nicht legal möglich ist. Ich habe mich über dieses Thema Anfang 2012 mit Tönnes auf dem Hochsitz unterhalten. Doch hört selbst. Ja, so wie uns keiner hört, liest sich auch keiner, ne? Doch, gelesen werde ich. Ach so. Hm? Bist du sicher? Ja. Ja? Wenn du Unsinn erzählst, kriegst du Feedback. Wenn ich Unsinn erzähle, liest es eigentlich kaum einer. Ach so. So, wenn ich aber, weiß ich nicht, ich war jetzt kürzlich auf dem Lost Place. Ne. Doch, legal. Beruflich oder? Nein, legal. Total legal. Als Hobby-Catcher? Ja. Also der Sven, der will... Wir haben jetzt in Kürze, ich muss jetzt weiter ausholen, ne? Soll ich mal weit ausholen? Oder ja. Ist dir das wieder zu lästig? Nö, mach oder mal. Oder ist mal, dir zu mal. Kalt? Nö, ist alles gut. Mach gut. Mal. Okay. Also wir haben ja jetzt in Kürze. Ich habe meine Ukulele vergessen. Ich könnte jetzt Musik einspielen, während TJ weitererzählt. Der Sven. Und ich, wir haben in Kürze ein Event und der Sven hat sich dann überlegt, weil er da zufällig dran gekommen ist. Es gibt da so eine ehemalige Papierfabrik. Und da kann er Führung anbieten. An dem Tag, 4 Stück. Ist das dein ehemaliger Arbeitsplatz? Nee. Ach so. Nee. Und ist ein sehr spannendes Gelände und der hat sich das halt jetzt angucken wollen, bevor er jetzt die Führung macht, damit er weiß, wo die Leute herführt, weil überall kannst du nicht hin, da sind also schon Teile von Gebäuden oder ein Teil der Gebäude schon vermietet. Das wird da jetzt in Kürze umgebaut, also irgendwann nicht mehr so Lost Place-ig sein. Dann hat er gesagt, macht da eine Vorbegehung und hat mich freundlicherweise eingeladen. Okay. Und habe ich mir das angeguckt und viele Fotos gemacht und ja, und wenn ich sowas einstelle, dann habe ich auch Zugriff auf der Seite. Also das scheinen die Leute zu mögen. Ja, aber du weißt ja, es ist mittlerweile ja eher problematisch, ein Lost Place zu begehen, jedenfalls legal zu begehen. Und geocaching-technisch sterben ja. die ja eh jetzt alle vor sich ist hin. Ist das denn überhaupt noch ein Lost Place, wenn es legal ist? Also eigentlich ist es ja ein Ort des Maroden. Ne? So eine Industrieruine oder so wirklich Lost ist es ja eh fast nie. Ne? Lost ist eine Serie, stürzt ein Flugzeug ab. Lost Place ist ein, wie, ich habe das jetzt im Netz gelesen, ein Pseudo-Anglizismus. Das Wort Lost Place ist ein Pseudo-Anglizismus. Ich kann dir jetzt nur die Textstelle nicht sagen, wo es ist. Ich glaube, ich habe danach mal gesucht. Nach der echten Übersetzung. Heißt das jetzt verlorener Ort? Heißt das vergessener Ort? Heißt das... Ne? Such dich und dann... Nee. Pseudo-Anglizismus. Ha, waren die bei mir direkt richtig. Ja. Aber apropos... Ja, eine schöne Zeit damals im Wald. Bekanntlich gibt es zwei Varianten des Buchs Traveling Jacks Kescherwelten. Das eine ist ein spärlich bebildertes Buch über vergessene Orte, Sachensucher, Bäume und bastgeborgte Vögel und vieles mehr. Es ist aber auch ein Travelbook bzw. war als solches gedacht. Es ist unter der Nummer GA4QP4 trackbar, wenngleich es nicht mehr reist, sondern sich unter anderem mit einem Häkelkäfer, einer präsenter Packung Holzhackschnitzel, einem goldenen Buttpuller am blauen Band und einem Häkelfrosch in einer Vitrine befindet. Die andere Variante ist das nicht, enthält dafür aber alle Kapitel der Kescherwelten. Eine Geschichte des Travelbooks passt hier zum Thema. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Du, er, ihr. Es war ein Rätsel gewesen. Nicht leicht, aber auch nicht so schwer. Diese Ratehaken sind sowieso schwer im Kommen. Sie eignen sich auch am besten für derartige Dosen. 47 Favoritenpunkte hat der Cache und er liegt noch keine 2 Monate. Da lohnt es sich schon mal, eines dieser verhassten Rätsel zu lösen. Keine Hinweise in die Logs, steht in der Beschreibung. Wer hätte es gedacht? Du hast 2 Tage benötigt, gute 30 Stunden, um an die echte Beschreibung zu kommen, die mit den tatsächlichen Koordinaten. Die angegebenen Koordinaten liegen gute 6 Kilometer weit weg. Nach der Lösung des Rätsels konntest du dich auf einer Internetseite einloggen und dir eine PDF-Datei herunterladen, mit Hinweisen für den Cache und Vorgaben für die Ausrüstung. Du hast alles eingepackt und noch viel mehr. Dann hast du deinen Kumpel angerufen und nun steht ihr hier am Zaun. Rostig ist er, zugewachsen, und alle paar Meter hängen ebenso alte und verrostete Schilder mit eindeutigen Hinweisen. Militärischer Sicherheitsbereich. Betreten verboten. Es muss gute 20 Jahre her sein, dass hier die letzten Soldaten stationiert waren. Seitdem verwildert das Gelände und verfallen die Gebäude. Viele Fensterscheiben sind zerstört und so sind die Gebäude Wind und Wetter hilflos ausgesetzt. Ein Sicherheitsdienst soll angeblich ab und zu auf dem Gelände nach dem Rechten schauen, aber der Platz vor dem Haupttor ist leer. Ihr habt gute 2 Kilometer weit weg geparkt, auf einem Wanderparkplatz. Dann habt ihr euch mit eurer Ausrüstung den Berg hinaufgequält. Kletterzeug, Warthosen, Lampen, Werkzeug. Wenn euch einer sehen könnte, aber besser nicht. Tarnung ist angesagt. Und jetzt steht ihr vor dem Zaun bzw. vor dem Loch im Zaun. Noch könnt ihr einfach umdrehen und zurückgehen. Aber da sind Spannung, Aufregung und Adrenalin. Ihr schlüpft durch das Loch und seid drin. Kleine Tännchen geben euch Deckung, während ihr euch dem Wachgebäude nähert. Bis auf 2 Meter könnt ihr sichtgeschützt heran, danach steht nur noch kniehohes Gras. Ihr stellt eure Ausrüstung ab und lauscht. Vögel zwitschern, eine Grille zirpt, aber sonst ist nichts zu hören. Auch führt keine Spur durchs Gras. Du lugst durch die Tannen, während du deine Handschuhe anziehst, doch auch auf dem Weg ist nichts zu sehen. Mit schnellen Schritten seid ihr am scheibenlosen Fenster. Er macht eine Räuberleiter und Sekunden später stehst du in einem Meer von Scherben, die einst die Fensterscheibe waren. Während er sich hinter die Tannen zurückzieht, suchst du den Schlüsselkasten. Hier ist alles kaputt. Elektrik hängt aus der Wand, Waschbecken und Fenster sind zerschlagen. 2 Zimmer weiter neigt sich ein altes Heißwassergerät ohne Armaturen von der Wand. Vorn im Wachraum wirst du fündig, nachdem du dich vergewissert hast, dass kein Auto vor dem Haupttor steht. Wenn jetzt der Wachdienst käme, befändest du dich quasi auf dem Präsentierteller. Schnell durchsuchst du den Schlüsselkasten. 3C5, 7B4, 2A1. Der muss es laut Beschreibung sein. Du steckst ihn ein, bewegst dich zum Fenster, durch das du eingestiegen bist, und blickst hinaus. Er streckt den Daumen in die Höhe, die Luft ist rein. Du bist raus und mit ein paar schnellen Schritten in Deckung. Stolz präsentierst du den Schlüssel. Die erste Aufgabe ist geschafft. Der Beschreibung lag eine Karte des Geländes bei. Alle Gebäude sind darauf nummeriert und bezeichnet. Ihr müsst euch Informationen beschaffen, im Heizungsgebäude beispielsweise. Dort müsst ihr feststellen, wie viel Öl in den Tank passt und wie viele Betriebsstunden der Brenner hat. Unspannende Fragen, aber spannende Gebäude. In den Kellern stockdunkel und wer weiß schon, ob hinter der nächsten Ecke jemand lauert. Adrenalin geflutet löst ihr Aufgabe um Aufgabe. Altmetalldiebe waren hier. Leitungen sind von den Wänden gerissen. Der Boden ist mit Isolierungsresten bedeckt. Sie haben nur das Kupfer mitgenommen. Die Schaltschränke sind noch da, genauso wie die Sicherungen. Wasserrohre und Armaturen fehlen. Die Toiletten und Waschbecken sind hingegen vorhanden, oftmals nur noch in Fragmenten und vereinzelt mit Exkrementen. Hier haben Vandalen gehaust und offensichtlich hat sich in verschiedenen Gebäuden auch schon der ein oder andere Obdachlose häuslich eingerichtet. Alte Decken, schimmelige Kleidung, Konservendosen, zerschlagene Flaschen, Zeitungen, Teelichter und diverse Utensilien zeugen von zeitweiligen Bewohnern. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nicht allein. Ihr trefft auf niemanden. 3 Stunden sind vergangen und ihr habt das Gelände und seine Bauwerke ausgiebig erkundet. Die Verstecke waren der Knaller und mit der Schlepperei der Ausrüstung seid ihr schon ordentlich geschlaucht. Dennoch, davon werdet ihr noch euren Enkeln erzählen, wie er in den Kompressortank geklettert ist, um mit der UV-Lampe den Hinweis zu lesen. Oder wie du durch den Versorgungsschacht gerobbt bist, um die Anzahl der Rohrauflagen zu ermitteln. Staubig war's und dreckig. Als du wieder raus warst, hast du zunächst den Mund ausgespült und die Nase geschnaubt, bevor du die halbe Flasche Wasser getrunken hast. Das nächste Mal packt ihr Feinstaubmasken ein, zumindest nehmt ihr euch das fest vor. Doch für dich ist es zu spät. Du hast heute schon ausreichend Asbestfasern von der Rohrisolierung eingeatmet. 3 davon werden es in deine Lungenbläschen schaffen. In circa 7 Jahren bekommst du 3 kleine Tumore, die rasend schnell wachsen und die Konfirmation deiner 6-jährigen Tochter bekommst du nicht mehr mit. Doch das ist Zukunftsmusik, von der du nichts ahnst. Jetzt hast du nur ein Kratzen im Hals, Juckreiz in der Nase und dieses Adrenalin in den Adern. Auf geht's zum letzten Gefecht. Ihr habt alles gefunden und nun zeigen die Koordinaten auf ein 3-stöckiges Gebäude. Ihr müsst ins 2. Geschoss, Raum 2A1. Dort sollte der Schlüssel passen, doch zunächst erst einmal raus aus dem muffigen Keller. An der Außentreppe angekommen, schaltet ihr die Kopflampen aus und wollt gerade in die Dämmerung heraustreten, als ihr ein Auto hört. Scheiße, der Wachdienst. Du steckst vorsichtig den Kopf über den Treppenrand und spähst Richtung Haupttor. Sie haben gerade geparkt. Es sind 2 bullige Typen, der eine sperrt das Nebentor auf, während der andere noch etwas aus dem Kofferraum holt. Die Außentreppe könnt ihr nicht mehr nehmen, doch da gibt es noch eine Innentreppe. Ihr bemüht euch, so leise wie möglich zu sein. Die Kopflampen lasst ihr aus, stattdessen habt ihr die Taschenlampen in der Hand, abgeschirmt natürlich, sodass ihr gerade noch eben seht, wohin ihr tretet. An der Treppe angekommen, schaltet ihr die Lampen aus und schleicht nach oben. Ein Kunststück, denn die Treppe liegt voller Scherben. Es war das Innenleben der Glastür, deren Stahlrahmen müde an der Wand lehnt. Schritt um Schritt, ganz vorsichtig und immer wieder eine Hörpause einlegend geht es nach oben. Nichts zu hören und nichts zu sehen. Du schleichst zur rückseitigen Wand und spähst vorsichtig nach draußen. Dein Kumpel wartet an der Treppe. Psst, macht er. Du schaust zurück und er deutet zur Tür. Ein Lichtkegel. Sie scheinen an der Vorderseite zu sein. Jetzt werdet ihr schnell. Du lässt dich am Fenster hinab. Unten angekommen wirft er dir die Ausrüstung zu, bevor er folgt. Kein Moment zu früh, denn ihr hört die Schritte im Haus. Gut, dass das Gelände so verwildert ist. Ihr findet nach wenigen Schritten Schutz hinter Buschwerk. Licht blitzt im Gebäude auf. Der Wachdienst bewegt sich schnell, schaut offensichtlich dennoch in jeden Raum. Glück gehabt. Ihr zieht euch langsam Richtung Zaun zurück. Der Boden wird euch zu heiß. Entweder da ist ein Loch oder ihr macht euch eins. Alles ist besser, als erwischt zu werden. Am Zaun angelangt sind es nur noch wenige Meter bis zur Lücke. Kyrill oder eine Namensvetterin hat ihr zugeschlagen und eine Buche auf den Zaun gelegt. Wie praktisch, denkst du, und spazierst einfach raus. Er folgt dir und ihr beratschlagt, was zu tun sei. Einerseits wird es eine Weile dauern, bis der Wachschutz weg ist. Andererseits ist das Risiko gering, dass die Wachleute heute erneut vorbeischauen. Außerdem geht es nur noch ums Final. Ihr entscheidet euch zu bleiben und versteckt eure Ausrüstung in einer kleinen Tannenschonung unweit des Lochs. Dann nehmt ihr den Waldweg am Zaun entlang in Richtung des Tors. Ab und zu seht ihr die Taschenlampen auf dem Gelände aufblitzen. Doch es gehen gut 2 Stunden ins Land, bis die 2 Wachleute sich an ihrem Fahrzeug einfinden und wegfahren. Du schaust auf die Uhr. 22.17 Uhr. Na gut, bis Mitternacht sollte der Drops gelutscht sein. So bewegt ihr euch mit spärlichem Licht zurück zu eurem Geraffel und betretet erneut das Gelände. Ihr sputet euch, zum finalen Gebäude zu kommen. Jetzt, wo der Wachschutz durch ist und alles kontrolliert hat, wähnt ihr euch sicher. Interessanterweise sind die Türen des Gebäudes verschlossen. Komisch. In allen anderen Gebäuden waren sie bislang offen. Was soll's? Auch hier gibt es scheibenlose Fenster, also steigt ihr kurzerhand ein und findet Minuten später das westliche Treppenhaus. Aus dem letzten Raum des Gangs dringt ein Summen. Er will nachsehen, doch der Raum ist verschlossen. Du fingerst den im Wachgebäude organisierten Schlüssel aus der Tasche. Er passt in den Zylinder, lässt sich jedoch nicht drehen, was dich nicht sonderlich wundert. Du befindest dich schließlich im Erdgeschoss. So nehmt ihr die Treppe und bewegt euch in den 2. Stock. Der A-Trakt beginnt rechts, direkt hinter einer zerschlagenen Glastür. Dass diese Vandalen immer alles zerstören müssen. Du hast schon viele Lost Places besucht, aber sinnlos Gegenstände zerstört hast du nie. 23, 17, 11, 3, 1. Es ist der letzte Raum vor dem mittigen Treppenhaus und die Tür besitzt einen Knauf, keine Klinke. Erwartungsgemäß ist er verschlossen, doch der Schlüssel passt und du drehst ihn erwartungsvoll im Zylinder. Nach 2-maligem Umdrehen gleitet der Schnapper zurück und du ziehst gespannt langsam die Türe auf. Der Raum ist fensterlos und leer, bis auf einen riesigen Tresor und die Tür eines Lastenaufzugs. Nicht für Personenverkehr. Und was jetzt? Ihr seid hier, der Schlüssel passt, doch wie geht es weiter? Ihr sucht den Raum ab, doch ihr findet nichts. Kein Hinweis, kein weiteres Utensil. Die Zeit verrinnt, als er die entscheidende Idee hat. Was ist mit UV? Ihr schaltet die Kopflampen aus, sodann die UV-Lampen ein und sofort offenbart euch die Wand ihr Geheimnis. Ein Plan ausgedehnter Gänge und Räume erwartet euch. In einem Raum befindet sich ein X. Ihr müsst euch nur den Weg merken. Das ist ja einfach, denkst du dir, und skizzierst den Plan in dein Notizbuch. Doch wo geht's los? Du leuchtest herum und bemerkst einen UV-Punkt oberhalb der Aufzugtür. Bei näherer Betrachtung ist es ein Kläppchen, auf der sich ebenfalls ein kleines X befindet. Du ahnst etwas, schiebst die Blechklappe beiseite und findest ein dreieckiges Loch, die Notentriegelung der Aufzugstür. Dummerweise besitzt du keinen entsprechenden Schlüssel. Deine Laune fällt auf einen Tiefpunkt. Habt ihr den Schlüssel übersehen? Sollt ihr ihn im Gebäude suchen? Ein Blick auf die Uhr zeigt 22.49 Uhr, da holt er sein Multiwerkzeug hervor. Die Zange passt und er kann die notwendige Kraft übertragen, um die Tür zu entriegeln. Grinsend schiebt er die Schiebetür nach oben und blickt in den Schacht. Der Schacht hat eine Fläche von ungefähr 1 Quadratmeter und der Aufzug ist oben im 3. Stock. Du leuchtest in die Tiefe und siehst Wasser. Nun dämmert es dir, wofür ihr die Kletterausrüstung und die Warthose benötigt. Die Dose ist im Keller, der steht zum Teil unter Wasser und herunter führt nur dieser Aufzug bzw. dessen Schacht. 10 Minuten später habt ihr das Seil eingebaut. Leider sind eure Bandschlingen zu kurz, um sie um den Tresor zu legen. Der Spalt zwischen Tresor und Wand ist aber zu eng für das Seil. Der wuchtige Öffnungsgriff in Form einer liegenden 8 erscheint euch ersatzweise ausreichend haltbar. Während du geguckt hast, dass das Seil knapp oberhalb der Wasseroberfläche endet, hat er den Knoten gemacht und das Seil angeschlagen. Dann habt ihr Tauziehen gegen den Tresor gespielt und verloren. Perfekt. Nun steht ihr in Warthosen und Klettergurten da und beratschlagt, wer zuerst geht. Schnick, schnack, schnuck. Er wuchtet sich über die kniehohe Kante, während du leuchtest. Das Seil hält. Als er unten ist, steht ihm das Wasser bis zur Mitte der Oberschenkel. Erträglich. Auch du kletterst mühselig das Seil hinunter. Die Warthose ist extrem lästig. Die Handsteigklemme mit Fußschlaufe hängst du für später ins Seil. Nicht zu viel mitnehmen. Dann geht ihr los. Das Wasser trübt ein, denn eure Schritte wühlen Ablagerungen auf. Es ist mehr ein Tasten als ein Gehen, denn niemand hat Lust, in einen Nagel zu treten. Schön ist anders. An den Wänden wächst der Schimmel und gedeiht prächtig. Vor euch taucht ein Geländer auf. Dort geht es eine Stahltreppe hinunter. Tanks sind dort eingelassen, doch hier steht alles unter Wasser. Zu tief für die Warthosen. Doch es hilft nichts, ihr müsst entweder hinüber oder auf die Dose verzichten. Eine Alternative bietet der Weg über die Tanks. Unter der Decke verlaufen einige abgehängte Stahlrohre, die die Tanks verbinden und den Inhalt weiterführten. Sie haben einen Durchmesser von gut 12 cm und ordentlich verschraubte Flansche, sprich, es sieht alles recht haltbar aus. Ihr stuft die Sache als machbar ein, aber nicht ohne Sicherung. 2 Bandschlingen pro Nase über das Rohr und mit der Kurzsicherung dran einhängen sollte gehen. Die Bandschlingen kann man dann weiterschieben, während man über die Tanks spaziert. Aber sowohl Bandschlingen als auch Kurzsicherungen sind im Rucksack. So gehen? Nein, Sicherheit geht vor. Keine Experimente. Ihr entschließt euch zurückzugehen und die fehlenden Utensilien zu holen. Zurück im Aufzugsschacht wird euch schnell klar, dass es eine dumme Idee war, das Seil so kurz zu lassen. So passt es nicht in die Umlenkung und er muss die ersten 2 Meter so hinauf, bis er es über die Seilrolle an der Handsteigklemme legen kann. Deine Uhr piepst, als er sich gerade zwischen dem ersten und zweiten Stock befindet. Mitternacht. Eine Viertelstunde später ist er wieder bei dir und hat 4 Bandschlingen mitgebracht. Diesmal schafft ihr den Weg schneller, denn ihr wisst, dass sich keine unliebsamen Überraschungen unter der Wasseroberfläche befinden. Der Tanz über die Tanks gestaltet sich einfacher als gedacht. Es ist zwar etwas rutschig, doch die Bandschlingen gleiten gut über die Rohre und bieten ausreichende Sicherheit. Diesmal machst du den Vorreiter und schaffst die 15 Meter mit 7 Hindernissen in Form von Flanschen und Abhängungen in einer hervorragenden Zeit. Er tut sich etwas schwerer, aber er ist eben ja schließlich schon den Aufzugsschacht hinauf und hinunter geklettert. Es passiert zwischen Tank 2 und 3, als er beim Umhängen der Bandschlinge an einer Rohrhalterung das Gleichgewicht verliert und abrutscht. Glücklicherweise hängt er noch sicher an der anderen Schlinge. Unglücklicherweise dreht er sich daran, während sein Fuß sich zwischen den eng stehenden Tanks befindet. Das Knacken ist deutlich zu hören, sein Schrei auch. Unheimlich hallt er durch den Untergrund. Sofort wirfst du die Bandschlingen über das Rohr und klickst dich ein. Er, stöhnend im Gurt, muss sich etwas gebrochen haben. Bei ihm angelangt stellst du fest, dass es das Sprunggelenk sein wird. Der Fuß der Warthose wirkt untypisch nach außen verdreht. Er darf nicht im Gurt sitzen bleiben, aber gehen kann er auch nicht. Verzwickte Situation. Darum hilfst du ihm auf sein gesundes Bein. Er wird dort stehen bleiben müssen, Schmerzen hin oder her. Es ist nicht daran zu denken, die Warthose auszuziehen, denn dafür müsste er erst einmal den Gurt ablegen. Ungesichert auf dem Tank sitzen geht auch nicht. Es hilft nichts, allein kannst du ihm nicht helfen und allein kommt er hier auch nicht mehr raus. Du musst wohl oder übel Hilfe holen. So lässt du ihn mit seinen Schmerzen allein und stehst eine gefühlte Ewigkeit später außer Atem vor dem Tresor. Kein Netz. Also klemmst du einen der Rucksäcke in die Tür und rennst hinaus auf den Gang und dann ins Treppenhaus, bis ganz nach oben. Dort wählst du 112. Die Verbindung ist bescheiden, doch du bekommst jemanden ans andere Ende. Es dauert, bis du ihm die Situation erklärt hast, vor allem wo ihr seid. An das, was dann folgt, hast du nur noch wirre Erinnerungen. Du hast zu wenig getrunken, der Stress, der Schock, das Warten. Es überfordert dich. Es dauert lange, bis du sie hörst. Feuerwehr, Polizei, Notarzt. Du läufst den Rettern entgegen, bringst sie hoch und dann nach unten, nachdem sie den Schacht gesichert haben. Doch es dauert, bis er auf der Vakuummatratze liegt, entkräftet, mit Schmerzen und festgeschnallt, mit stabilisiertem Fuß. Er bekommt es dank der Spritzen nicht mehr mit, wie sie ihn mit der Matratze den Aufzugsschacht hochziehen, aus dem Haus tragen und in den Krankenwagen bringen. Wie sich später herausstellen wird, ist es ein komplizierter Sprunggelenksbruch. Er wird heilen, doch immer wetterfühlig bleiben. Du selbst kommst auch erstmal ins Krankenhaus, vorsorglich, nachdem deine Personalien aufgenommen wurden. Nach deiner Entlassung wirst du eine Aussage machen müssen. Auch werdet ihr Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs erhalten. Da habt ihr noch Glück, denn sie hätten auch auf Einbruch lauten können. Eure Ausrüstung wurde beweismitteltechnisch sichergestellt. Vielleicht bekommt ihr sie nach der Verhandlung zurück. Und wer die Kosten des Rettungseinsatzes tragen muss, wird ebenfalls das Gericht entscheiden. Ob du oder er oder ihr. Doch auch das ist Zukunftsmusik. Seit Montag, dem 11.05.2020, werden wieder in allen Bundesländern Listings bearbeitet und freigeschaltet. Außer Events selbstverständlich. Man will die Entwicklung der Kontaktbeschränkungen abwarten. Erwartungsgemäß nicht abwarten können die FTF-Jäger, die das eine oder andere Döschen Rudel-FTF-technisch zum Mini-Event erheben. Aber das ist ja nichts Neues und war schon in der letzten Folge Thema. Ebenfalls Thema ist der Boom, den das Hobby gerade erfährt. Neocacher fluten unablässig die Plattform, was ebenfalls nichts Neues ist, denn OC musste finanziell bereits darunter leiden. Von einer anderen Art Leid erfuhr ich neulich durch einen anderen Podcast. So soll es Cacher geben, die in medialen Geocaching-Gruppen und Foren erfragen, welche Runden in bestimmten Gebieten empfehlenswert seien. Einfach so, ohne in Karten zu schauen oder sich selbst zu informieren. Sofern ich es nicht missverstanden habe, was mir relativ oft und gern passiert, kann das in Einzelfällen überaus belastend wirken. Warum eigentlich? Es ist doch bekannt, dass das Regelwerk ähnlich oft ignoriert wird wie zum Beispiel die StVO, also die Straßenverkehrsordnung für diejenigen, die mit Abkürzungen nichts anfangen können. Das ist zumindest mein persönliches Empfinden. Da ist der Radweg, aber die Erwachsenen fahren direkt daneben auf dem Bürgersteig. Die Ampel ist rot, aber sowohl einige Fußgänger als auch diverse Radfahrer scheinen derartige Lichtbanalitäten nicht wahrzunehmen. Da ist Spätgelb, also Tiefrot, eigentlich schon wieder fast hellgrün. Warum also vor der Dosenlege die Regeln lesen? 161 Meter sind ähnlich abstrakt wie 1,5 Meter beim koronalen Einkauf. Attribute ähnlich unnötig wie Masken oder Blinken. Die Bitte, an der Dose Abstand einzuhalten, vergleichbar vernachlässigbar wie der Sicherheitsabstand auf der Autobahn oder das Nichtbefahren von Anliegerstraßen. Und dann legt ein komplett regelbefreiter Owner einen seines Erachtens super tollen Multicache, dessen Listing der Reviewer pflichtbewusst prüft und in mehreren Reviewer-Notizen beantwortet, um dem angehenden Dosenbesitzer die vorherrschenden Unstimmigkeiten aufzuzeigen, woraufhin sein Zeitaufwand vom angehenden Dosenbesitzer durch Nichtbeantwortung gewürdigt wird. Wenn dann noch eine Stoff, nicht Sockenpuppe wohlgemerkt, schreibt, dass es sich doch beim Geocachen ganz im Gegensatz zum Straßenverkehr lediglich und nur um ein Spiel handelt, dann ist Matthäus am letzten. Eine Redensart übrigens, die verdeutlicht, dass man das Schlimmste zu erwarten hat. Vielleicht, dass jemand nach einer Cache-Empfehlung fragt. Möglicherweise auf Fressebuch oder was geht oder im Schlimmstfall in der grünen Hölle, sofern es die noch gibt. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es einfach besser, manches nicht zu wissen. Die Holde vom TJ hat einen Multiliegen. Der ist nicht wahnsinnig lang, bietet ein paar schöne Aussichten und hat ein paar Stationen. Dort werden in klassischer Manier Fragen zum Thema gestellt und weil sie fair ist, hat sie im Umkreis der Station Hilfsmikros versteckt. Dort findet man die korrekte Antwort auf die Frage der jeweiligen Station. Nun kommt eine Neucacher-Familie, findet an Station 2 den Hilfsmikro, kommt nicht weiter und schreibt die Holde an, was man denn nun machen müsse. Nun ja, möglicherweise das Listing lesen, denn dort steht, nicht im Hint wohlgemerkt, sondern im Text, an den Stationen 2, 3, 4 und 5 findet ihr jeweils im Umkreis von etwa 1 bis 4 Metern ein Mikro mit den richtigen Lösungen. Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet habt, könnt ihr das Final berechnen. Naja, theoretisch. Selbstverständlich hat's die Holde erklärt und nett formuliert. Wird voraussichtlich aber nicht helfen. Das ist wie bei einem anderen Cache, der im Titel etwas mit Hügel stehen hat und mit einer Terrainwertung von 2,5 aufwartet. Wenn man von unten kommt, kann man selbstverständlich dem Pfeil folgend den Hügel hochkrabbeln und T4,5 draus machen. Oder alternativ einfach pragmatisch und terrainwertungsgemäß den Weg weitergehen und dann fast auf einer Höhenlinie zur Dose gehen. Aber hey, wo wäre dann der Spaß? Derartige Dinge, sprich Suchern zu antworten, sind Dosenbesitzerpflichten. Es gehört sich einfach, einem Sucher auch mal beizustehen, um ihm den Fund zu ermöglichen. Aber die Frage in Fratzenbuch nach einer empfehlenswerten Runde in der Gegend von Weiß der Geier? Naja, die kann man zu seinem Projekt machen, muss man aber nicht. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen.